Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer... Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Vom ersten Eindruck und von Weichenstellern. Herr S. bemerkte, dass sein weißes Hemd hinten aus der Hose gerutscht war, weshalb er den Gürtel etwas öffnete, um sein Aussehen rasch zu korrigieren. Danach strich er aus Gewohnheit mit den Händen schnell über seinen gewachsten Scheitel und fingerte auch noch eine Weile an dem von der Pomade schon ganz gelblich gefärbten Hemdkragen herum, so lange, bis er sich seiner akkuraten Erscheinung wieder gewiss sein konnte. Jedenfalls so gewiss, als man sich seiner selbst je sein könne, wenn man gerade keinen Spiegel zur Hand hatte. Nicht, dass er es ein sehr modischer Mensch gewesen wäre oder gar einer dieser jungen, neureichen Gecken, die man zu jener Zeit vermehrt auf dem Boulevard und den öffentlichen Parkanlagen vorfinden konnte oder die einem dieser Tage des Öfteren sogar im hiesigen Kontor als Anwärter oder Kaufmannsgehilfe begegnen mochten. Nein, ein solcher Mensch war er es bestimmt nicht, aber ein gepflegtes Aussehen, das hatte ihm schon sein frommer Vater seiner Zeit gutmeinend beigebracht, sei der erste Schritt zum Erfolg. Welchen Erfolg sein alter Herr dabei wohl genau im Sinn gehabt haben könne, habe er sich zwar schon des Öfteren gefragt, vermochte sich aber bisweilen nie eine wirklich befriedigende Antwort darauf zu geben. Der Vater selbst, Gott hab ihn selig, war zu seinem großen Bedauern bereits vor 10 Wintern an einer schlimmen Lungenentzündung verstorben, und so konnte er ihn auch nicht mehr nach dem genauen Sinn dieser Worte befragen. War es vielleicht der berufliche Erfolg, die Gewissheit, einen sicheren Staatsposten innezuhaben? Möglicherweise meinte er aber auch den privaten Erfolg, unter dem die Mehrheit wohl ein trautes Heim mit reichlich gut verstände, dass man sein Eigen nennen dürfe, sowie eine treue Frau und einem gesunden Kinde, mit denen man Gott gewollt beschert war, zusammenleben zu dürfen. Herr S. wusste es nicht. Unter Umständen aber waren damit auch viel mehr all jene Lebenssituationen gemeint, bei denen einfach der Kontakt mit den Weichenstellern im Zentrum stehe und ein erster positiver Eindruck deshalb schon als Vorteil zu betrachten sei. Zu Weichenstellern können viele Menschen werden. So war es nicht unwahrscheinlich, dass er bereits selbst ein solcher Weichensteller geworden war, der das Leben eines anderen entweder zum Besseren oder aber eben zum Schlechteren verändert haben mochte. Herr S. schüttelte etwas sein Haupt, bevor er sich mit der linken Hand an die Schulter fuhr und langsam mit dem Genick zu knacken begann. Ein müdes Grinsen schlich sich ihm dabei auf die Lippen, als er sich selbst als Weichensteller vorstellte. Gerade er, der vom Schieben, Schienen und Zügen so viel verwusste wie ein Kind vom Kapitalmarkt. Er soll ein solcher Weichensteller sein. Lachhaft. Ein schöner Weichensteller wie ich. Wohin die Reise? Dachte er laut, bevor er sich erst etwas links, dann etwas rechts unter seinem Schulterblatt massierte, um die Verspannung zu lösen, mit der er heute gesegnet war. Das ganze Prozedere wiederholte er langsam, dabei ließ er gelegentlich auch die Schulterblätter etwas schweifen, so lange, bis das Knacken seines Nackens nicht mehr zu vernehmen war. Das war angenehm und fühlte sich gut an. Er richtete sich auf und bewegte sich träge zur anderen Seite des Raumes, wo er an der einzigen freien Wand von einem Unbekannten das kleine eingerahmte Bild eines schlichten, aber gesunden Gummibaumes aufgehängt worden war. Ende des 3. Kapitels. Gelesen von Manuel Schallkammer.